Kundgabe 6431. Empfangen durch Bertha Dodder am 21.12.1955. Demut und Überheblichkeit. Taugliche Knechte. An alle meine Knechte und Mägde richte ich die gleiche Ermahnung, nicht nachzulassen in der Arbeit für mich und mein Reich. Denn so jeder Knecht mir nur eine Seele zurückbringt, hat er ein Erlösungswerk vollbracht, das ich ihm wahrlich reich entlohnen werde. Denn was diese eine Seele wieder zu leisten vermag, das ist eurer Kenntnis entzogen, weil ihr nicht die Arbeit ermessen könnet, die jede Seele leistet, die im Licht steht. Ich erwecke in der letzten Zeit immer wieder Menschen, die sich durch ihren Lebenswandel und ihre geistigen Fähigkeiten tauglich machen zur Arbeit in meinem Weinberg. Aber sie müssen in äußerster Demut und Ergebenheit unter meinen Willen dann auch ihre Aufgabe erfüllen. Sie dürfen sich nicht bevorzugt fühlen und nun im Bewusstsein ihres eigenen Wertes Weinbergsarbeit leisten, weil sie dann schon sich selbst untauglich machen, weil mein Gnadenstrom dann zurückgedämmt wird, der als erstes Demut bedingt, um ungehindert fließen zu können. Und die Menschen sind alle noch den Versuchungen meines Gegners ausgesetzt, der gerade die Überheblichkeit schürt, die sein wahres Wesen ist. Und so ist gerade diese Gefahr besonders groß, wo nicht das Herz demütig sich mir hingibt, dass ich es fülle mit meiner Gnade. Willig zur Weinbergsarbeit sind wohl viele Menschen, doch so lange dazu nicht tauglich, wie noch das Verlangen in ihnen ist, hervorzutreten und als begnadet angesehen zu werden. Doch nur der tief demütige Mensch ist mir ein tauglicher Knecht, eine Magd, die zu dienen bereit sind. Ich habe darum wenige Mitarbeiter auf Erden, die nichts weiter wollen, als helfend auf Erden zu wirken, die die große geistige Not erkennen und ihre Mitmenschen daraus erretten möchten, die nicht an sich selbst, sondern immer nur an die anderen denken, denen das Licht fehlt und die darum ihr Licht leuchten lassen möchten für die anderen. Das Licht, das meine unendliche Liebe in ihnen entzünden konnte, weil sie diesen Hilfswillen in sich haben. Und solche Menschen sind nur selten, aber die wenigen segne ich und helfe ihnen, dass sie ihrer Erdenaufgabe gerecht werden können. Denn sie sind meine Stützen in der letzten Zeit vor dem Ende. Sie sind die Knechte, die ich einsetze immer dort, wo es nötig ist. Sie sind die Mittler, die an meiner Stadt tätig sind, durch die ich selbst aber die Äcker bebauen kann, durch die ich selbst die Menschenherzen anspreche und für ihr Ausreifen Sorge tragen kann. Und jedem wird sein Gebiet zugewiesen, wo er tätig sein soll. Jeder wird in seinem kleinen Kreis wirken können und immer meiner Unterstützung gewiss sein. Denn ich freue mich jedes willigen Menschen, der sich für mein Reich, für meinen Namen einsetzt, der den Mitmenschen das weitergibt, was er von mir selbst empfangen hat, der aber nur mir und nicht noch anderen Herren dienet. Denn oft wird sich mein Gegner einzudrängen suchen und die Knechte gewinnen wollen für sich. Und er tut dies am liebsten, dass er einflüstert, was den Menschen überheblich macht und dass er dadurch die Weinbergsarbeit gefährdet. Und darum hütet euch vor jenem Herrn, dass er keine Verwirrung anrichte in euch. Bleibet mir in tiefer Demut ergeben und begehret nicht Anerkennung, begehret nicht die Zustimmung der Welt und erfreuet euch nur der Erfolge, die ihr auf Menschenseelen ausüben könnet. Erfreuet euch nur dessen, dass es euch gelingt, die Seelen anzurühren und zieht euch stets mehr von der Welt zurück, je eifriger ihr tätig sein möchtet in meinem Weinberg. So ihr einer Seele verholfen habt, aus der Finsternis in das Licht zu treten, dann wird euch mein Lohn gewiss sein, aber dieser soll euch auch genügen. Doch weltlicherseits solltet ihr keine Anerkennung fordern und immer nur daran denken, dass ihr nichts vermöget ohne meine Gnaden, dass ihr diese aber nur empfanget, solange euer Herz in tiefster Demut sich mir nahet, um meine Liebe und Gnade bittend. Dann aber werdet ihr mir auch taugliche Knechte sein und mir willkommene Erlöserarbeit leisten, und ich werde euch segnen ewiglich. Amen.